Guck mal, die Alte hat so einen prallen Arsch. Naja, hatte ich schon. Und wie war die? Von vorn nicht annähernd so weiblich wie von hinten. Man sagte sich, du seist eine geile Sau. Baby. Aber charakterlich siehst du denn auch scheiße aus. Deine Arroganz und Überheblichkeit sind keine Talente. Sprich dich ein bürgerlich an und das ist ein leidiges Ende. Schau auf die netten Kerle, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Du brauchst einen Typen mit Führerschein und einem Dreier-BMW. Denn eine Runde auf dem Rücksitz spart den Bus. Willst keine Zeit vergeuden, weil du noch zur Party musst. Und deine Farbe hast du aufgelegt, die Maske sitzt doch unter der Betonschicht, bist du nass geschwitzt. Und hast du wieder einen fickfreudigen Tag gehabt. Kratzt du am Abend das Make-up mit deiner Spachtel ab. Ein Vöglein lässt sich auf deinem Haar hinab. Doch einige Sekunden später macht sein Atem schlapp. Während sich einer eine Kippe anzündet, pustest du weiter mit der Spraydose ins Zahn. Your roof is on fire. Augsburger Nockenkiste, Lampeno. Alle Augen auf die Bühne, wir stellen Schlampen auf. Sie tanzen an unseren Fäden, ich hab nichts anderes erwartet. Leider bocken diese Schlampen nie mit Verstand ausgestattet. Auch ohne Flügel fliegst du sehr weit oben. Du bist nicht auf dem Boden geblieben, nein, du bist abgehoben. Diese Komplimente und dein Geld steigen dir zu Kopf. Wegen deinem Gelaber pass ich auf, dass ich nicht vor Wut koch. Du bist eingebildet und denkst, er kann keiner was. Deine übertriebenen Absätze nehmen andere als Beinersatz. Und dein Papi steckt dir das Geld in die fünf Buchstaben. Auch bei billigen Angeboten würdest du zusagen. Innere Werte kommt es dir wirklich nicht an. Wichtig ist in jedem Loch am Abend einen Schwanz. Gib es aus, nutzen in der Schule hättest du nur eins. Was das falsch erstanden, was deins ist, ist jetzt meins. Und was machst du da? Das nennst du Schminken. Noch ein wenig mehr Rouge und du kannst bei Nebel blinken. Du freust dich, wenn Kinder auf der Straße dich was fragen. Dürfen wir dein Gesicht als Halloween-Maske tragen? Augsburger Nockenkiste, Lampeno. Alle Augen auf die Bühne, wir stellen Schlampen auf. Sie tanzen an unseren Fäden, ich hab nichts anderes erwartet. Leider bocken diese Schlampen nie mit Verstand ausgestattet. In der Schule hast du auch verkackt und dieser Matheunterricht geht dir auf den Sack. Diese schlechten Noten kotzten dich tierisch an, also botst du dem Lehrer deine Dienste an. Das ging ein Jahr lang gut, dann wurde er leider suspendiert. Bei seinem Nachfolger hast du sofort das gleiche ausprobiert. Aber dieser findet deine Masche gar nicht cool, denn leider ist er schon seit Jahren schwul. Deinen Job hast du noch nie ernst genommen, aber wolltest deinen Lohn als Erste bekommen. Du bist hochnäsig, aber kannst keine Leistung bringen. Ins Bar versuchst du deine Zeit rum zu bringen. Doch deinem Chef wird das jetzt allmählich zu viel. Yes. Er feuert dich, du bist broken, du wirst plötzlich still. Du kannst jetzt deine schöne Kosmetik nicht bezahlen und übrig bleibt ne picke Fresse mit zerfetzten Haaren. Augsburger Nockenkiste, Lampeno. Alle Augen auf die Bühne, wir stellen Schlampen auf. Sie tanzen an unseren Fäden, ich hab nichts anderes erwartet. Leider bocken diese Schlampen Verstand ausgestattet. Augsburger Nockenkiste, Verstand ausgestattet.